Die Staats- und Regierungschefs diesseits und jenseits des Atlantiks mögen in diesen Tagen noch so entschieden auftreten und für eine neue Architektur auf den Finanzmärkten werben. Doch machen wir uns nichts vor. Noch stehen wir ganz am Anfang solcher Überlegungen und gerade im Finanzbereich ist schon manch ein wohlfeiles Projekt an den Realitäten gescheitert, weil die faktischen Widerstände einfach zu groß waren. Das könnte auch bei den Plänen zur Finanzmarktaufsicht so geschehen. Die EU bietet bereits das beste Beispiel dafür. Das Ziel, eine länderübergreifende und vor allem eine unter allen 27 Staaten abgestimmte Aufsicht zu schaffen, ruft auf den wichtigen Finanzplätzen, allen voran in London, bereits Argwohn hervor. So verhandeln die Staats- und Regierungschefs in Brüssel bereits über einen Entwurf, dem die Zähne schon ein Stück weit gezogen wurden, mit dem Vermerk, dass mögliche Entscheidungen der neuen Aufsichtsorgane keine Auswirkungen auf die nationale Haushalt- und Fiskalpolitik haben sollten. Es würde schon als großer Gewinn des Gipfeltreffens gelten, wenn dieser Entwurf, der die Grundlage für das spätere konkrete Gesetzgebungsvorhaben bilden soll, wenigstens noch ein Stück weit verschärft werden könnte. Doch danach sieht es derzeit nicht aus. Ohnehin ist absehbar, dass das Gefeilsche um den Zuschnitt der Aufsichtsorgane erst dann richtig losgehen dürfte, wenn die EU-Kommission im Spätsommer den konkreten Gesetzentwurf vorlegen wird. Kaum anders dürfte es dem amerikanischen Präsidenten ergehen, der den ersten hochgelobten Entwürfen zufolge die Zügel ebenfalls straffen will. Doch muss auch Barack Obama mit erheblichen Widerständen rechnen. Nicht nur die Wall Street und die hinter ihr stehenden Finanzinstitute dürften gegen die neue Vorherrschaft der US-Notenbank mobil machen, auch die bislang sehr zersplitterten Aufsichtsbehörden in den USA werden ihren Einfluss verteidigen wollen. Dennoch könnte die USA in diesen Fragen leichter ein klarer Schritt gelingen als der Europäischen Union, weil man jenseits des Atlantiks nicht mit der Zersplitterung leben muss, die die EU immer wieder heimsucht. Die Einstimmigkeit in Finanzfragen zählt in der EU traditionell zu den schwierigsten Akten. Doch jenseits der politischen Schwierigkeiten gilt es auch die Frage zu stellen, ob eine zentrale Behörde, ob die Vollmacht der US-Notenbank wirklich der angemessene Weg ist. Denn es ist noch nicht in Vergessenheit geraten, dass der ehemalige Notenbankchef Alan Greenspan zu den wichtigsten Vorkämpfern für die liberalen Finanzmärkte gehörte und die Kreditblasen damit in die Wege geleitet hat. Insofern wird viel davon abhängen, wie die genaue Konstruktion einmal aussehen wird. Das aber gilt für beide Seiten des Atlantiks gleichermaßen.